Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem Hebräerbrief, Kapitel 3, Vers 12 bis 13. Achtet deshalb darauf, liebe Freunde, dass eure Herzen nicht böse und ungläubig sind und ihr euch damit vom lebendigen Gott abwendet. Ermutigt einander jeden Tag, solange es heute heißt, damit keiner von euch von der Sünde überlistet wird und hart wird gegen Gott. Gott segne dieses Wort. Hütet eure Herzen. In diesem Bibeltext hier aus dem Hebräerbrief im dritten Kapitel erfahren wir mehr und lernen wir mehr, was es bedeutet, unsere Herzen zu hüten. Also hütet eure Herzen. Und der Autor, der Briefeschreiber hier, schreibt an die Hebräer, an die Glaubensgemeinde dort und verweist sie darauf, wie wichtig es ist, die Herzen zu hüten. Und der Zusammenhang hier ist, dass nun die Glaubensgemeinde zu der Zeit eben versucht hat, durch gute Taten, also sich dem Gesetz Mose unterzuordnen, ohne also das zu tun, sich dem Gesetz Moses unterzuordnen, ohne Jesus Christus. Und da war die Gefahr, dass eben die Herzen der Menschen nun verhärtet werden. Also dass sich Menschen von dem lebendigen Gott, wie es hier heißt, abwenden. Also von Jesus Christus. Und dann versuchen in eigener Kraft, ohne Christus, nun Opfergaben zu bringen und also tatsächlich einen eigenen Hohepriester wieder zu haben. Und der Verweis hier, der Bezug ist hier aus dem Exodus. Ihr erinnert euch, im ersten und im zweiten Buch Mose, im Alten Testament, wo Moses dann in der Wildnis, ja, nachdem sie die Israeliten durch das Rote Meer gegangen waren, die standen kurz vor dem versprochenen Land, aber ihre Herzen, der Satan, der Teufel, hatte ihre Herzen verhärtet und eine ganze Generation ist abgestorben und ist also nicht ins versprochene Land gekommen. Gott hat das nicht erlaubt und auch nicht möglich gemacht, sondern nur für eine kleine Gruppe von Menschen, deren Herzen noch weich waren sozusagen und nicht verhärtet waren. Und naja, also darauf kommt es an. Und für uns ist dann eben die Ermutigung, dass wir dieses Prinzip verstehen, unsere Herzen zu hüten, dass unsere Herzen nicht hart werden. Und wenn wir also zum Beispiel ja, als Glaubensbrüder, Glaubensschwestern zusammenkommen, ist es manchmal so, dass wir, so wie uns der Heilige Geist leitet und lenkt, dass wir uns auch um andere kümmern, ja, dass wir andere Gläubige andere Christen einfach mal fragen, wie uns der Heilige Geist auch leitet, dann ja, wie geht es dir oder was passiert in deinem Leben, um mal zu gucken, ob wir da irgendwo helfen können und einfach mal fragen, denn vielleicht haben andere oder sind in Gefahr, ihre Herzen zu härten. Und das ist also der Satan, der Teufel, das ist sein Trick sozusagen, ja, dass er uns unsere Herzen erhärtet und wir uns dann von Gott, von Jesus Christus abwenden. Und so macht das Sinn, manchmal also mit Gottes Hilfe, einfach mal zu fragen, wie geht es einem anderen Menschen im anderen Leben? Einfach mal zuhören und schauen, wie der Heilige Geist dann einem ins Herzen spricht. Und dann entweder für den Menschen beten oder mal gucken, was getan werden kann. Ja. Seid wachsam da aber auch, ja, denn manche Leute oder ja, sind da in der Sünde oder leben weiter in Sündhaftigkeit. Und das kann auch uns als Gläubige dann in die Sünde verleiten. Da müssen wir so aufpassen, ja. Also seid wachsam. Es ist immer der Heilige Geist, der uns leitet und unsere Herzen spricht, wie und was wir tun können, wenn überhaupt, Und das uns auch hilft, unsere eigenen Herzen zu hüten. Und ja, darauf kommt es an, das ist hier in dem Hebräerbrief. Und ja, hütet euer Herzen, seid wachsam, wachst weiter in eurer Beziehung zu Jesus Christus, in Gottes Wort tagtäglich. Der Heilige Geist wird euch dann helfen, hier in eurer persönlichen Beziehung zu Christus zu wachsen und auch die Herzen zu behüten. Das tun wir alles selber nicht, das macht nur der Heilige Geist alleine. Wir, die wir uns ihm, unserem Herrn Jesus Christus, dem Heiligen Geist, unterordnen. Ja, und darauf kommt es an. Lieber Jesus, wir danken dir für diesen Bibeltext, wie wichtig es ist, unsere Herzen zu hüten, wie wir im Hebräerbrief lesen. Und es ist wichtig, dass wir uns dir unterordnen, als Reuegesünder zu dir kommen. Unsere Herzen können auch manchmal härter sein. Und da brauchen wir deine Hilfe, kommen wir dann sofort zu dir, bekennen und bereuen und wenden uns von der Sünde ab und suchen dich auf, dass du uns hilfst, unsere Herzen wieder weicher zu machen. Du tust das auch in deinem eigenen Plan und Zeitrahmen. Du hilfst uns mit all diesen Sachen. Und das geht auch nur in und durch dich, unserem Herrn Jesus Christus. Wir danken dir für all dieses, was du in unseren Herzen tust, dass du unsere Herzen hütest und wir beten für deinen Segen für alle Menschen, dass alle Menschen zu dir kommen, wo noch Zeit ist. Und beten dies in deinem geheiligten Namen. In Christus Namen beten wir. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.